No, it didn't mean anything. Rust. Yeah, I don't know if they have now. Huh? People want coffee. Wer was? Irgendwelche Kaffeesätze. Ihr seid. So, fangen wir an. Den letzten schlagen die Deutschen. Die letzten Deutschen werden geschlagen. Weil es die ewigen Verlierer sind. Ja. Die gewinnen die Erfahrung des Verlustes. Man gewöhnt sich dran. Jetzt wissen wir, warum er so lang ist. Warum? Er lässt alle lange warten. Nein, es gibt noch die. Jetzt kommt noch wer da. Es kommt immer noch einer nach dir. Ja, die von Paolo. Die von Paolo? Was? Die was? Känguru. Underwear. Shelly. Sally. Oh. Wer hat sie verkauft? Oder? Sally. Ja gut, fangen wir an. Sind ja schon viel abgereist. Oder? Some left. This morning. Oder? Don't look at me. Are you looking at me? Yeah, but I don't talk to you. Okay. Then it's okay. Can be confusing. Oh. Yes. Okay. So, Deutschland. Was? Wach auf, es ist später als du denkst. Der Wachturm. Jehovas Zeugen, Zeugen Jehovas. Ja, Hamburg. Noch irgendwelche? Nee, ruhiger. Ruhiger. Hat sich ein bisschen gelegt. Der Sturm wird im Wasserglas weitergeführt. Gut, Gisela, du hast so viel gefragt diesmal, jetzt möchte ich ja stoppen. Unstoppbar. Die fragt ständig. Ständig kommt was. Überall. Ich sehe jeder Locke an, dass sie eine Frage hat. Das ist ja unendlich. Jetzt müssen wir dir nur noch einmal entlocken, die Fragen. Das ist glätten. Damit du glätt wirst, oder? Keine Chance. Du bist jetzt schon geplättet, aber siehst noch graus aus, oder? Deutsche Sprache ist immer super, ne? Mann, bin ich geplättet. Platt gemacht. Ja, Gisela, nicht zum Abschluss. Es sind die letzten Möglichkeiten. Ja. Letzte deutsche Talk für dich wahrscheinlich. Es ist, wird dramatisch heute. Die letzten zwei Stunden deiner... Ich tue immer mein Bestes, aber es ist ja nicht gut genug. Du tust dein Bestes. Naja, da kann man doch dran arbeiten. Das habe ich befürchtet. Also wer noch den Mund aufmachen kann, der tut noch nicht sein Bestes. Also der ist noch nicht erschöpft genug. Der hat immer noch Luft zum Atmen. Also tust du nicht dein Bestes. Tut immer wieder so. Ja. Also solange du noch Luft holst, tust du nicht dein Bestes. Es muss so sein, als wenn du 10 Meter unter Wasser gedrückt bist. Sonst hast du eh keine Chance. Ha! Irgendeiner hier. Und das Einzige, das dir übrig bleibt, zu sein, was du bist. Man rollt sich weg. Das sah schwerwiegend aus. Ja, so ist es. Also wenn, und das kannst du selbst nicht machen. Du kannst nicht selbst runtergehen und denken, jetzt bin ich so weit unten, jetzt. Du kannst dich da unten nicht halten. Ja. Aber wenn es sein soll, dann drückt dich halt das automatisch darunter. Und dann wirst du da unten sein, ob du es willst oder nicht, es fragt dich keiner. Aber alles, was du tust, wo du dich bemühst, schafft es nicht. Da kannst du noch so, so viele Tieftaucher-Lehrgänge gemacht haben, was man dann Vipassana-Übungen nennt. Also man macht viele Taucherlehrgänge oder irgendwelche Verstehensdinger oder Jani-Yoga oder Tralaya-Yoga, Bhakti und irgendwas. Und alles das ist, ja, wenn es nicht sein soll, nützt gar nichts. Und wenn es eh passiert, dann passiert es nicht wegen dem, dass du eben in der Luftlosigkeit, der Raumlosigkeit, der Seinslosigkeit, Sinnlosigkeit, wo keiner sein kann, weder einer noch keiner ist, weder noch im absoluten Neti-Neti, ja? Da fragt dich keiner mehr, Nächste oder nicht. Was? Ja, darum sage ich immer, genieße es so lange wie es geht, weil wenn das passiert, passiert es eh, nicht weil du dich bemühst. Das ist doch entspannend. Ja, ich meine es so. Das ist echt eh. Also wenn Anstrengung sein soll, dann wird es eh sein, aber nicht, weil du dich anstrengst. Und wenn du da eben in diesen totalen Umstand der Umstandslosigkeit reinfällst durch irgendeinen Unfall, dann wirst du reinfallen, aber nicht, weil du vorher irgendwas gemacht hast. Oder wie du aussiehst, oder welche Lehrer oder Gurus du getroffen hast, oder welche Ashrams du abgesessen hast. Kein Jahr des Ashrams zählt da drin, oder keine irgendetwas. Du hast da keine Verdienstmedaillen, die du da mit reinnehmen kannst und die dich dahin bringen. Da zählt leider keine Goldmedaille eines Suchers. Zählt da nicht. Ne? Ja. Wie ist das dann mit der Ursache und Wirkung? Da gibt es keine Ursache. Die hat es nie gegeben. Ist das also komplett unschlecht? Das ist eine scheiß Idee. Das ist nur am Wissenschaftler als Idee. Ursache, Wirkung, weil sie sonst nichts erklären können. Es gibt nur, du kannst nur die Wirkung, die Sache erfahren, aber nicht die Ursache. Das ist im Wesen auch nichts Verschiedenes. Du denkst immer die Ursache und dann ist die Wirkung. Naja, aber es ist nicht verschieden. Die Natur der Ursache und die Natur der Wirkung, der Sache ist nicht verschieden. Die Reaktion in ihrer Natur ist Aktion, aber du wirst die Aktion nicht erfahren. Du wirst sie nur als Reaktion erfahren. Und die Reaktion ist nicht die Aktion, aber nicht verschieden von ihr. Da gibt es keine Ursache-Wirkung. Wo soll die herkommen? Wo sind denn da die zwei? Bastelst du dir wieder ein Huhn oder ein Ei? Weil du Rührei haben möchtest. Man ist so rührig in sich verliebt und möchte es beherrschen. Und rührt sich ein Ei zusammen. Eieiei. Ein Rührei. Ich bin so rührig heute. Bin ich voller Mitgefühl oder ist das immer noch leidig? Alles berührt mich. Habe ich ein offenes Herz? Werde ich langsam zum Rührei, weil mich alles berührt. Wenn ich den Panzer weg habe, berührt mich alles, dann werde ich zum Rührei. Und dann macht mir mit dem Rührei. Existenz von Nash ist genauso wie ein hartgekochtes. Es ist Existenz vollkommen wurscht, ob du gerührt bist oder geschlagen oder hartgekocht, geschüttelt. Im Glas oder nicht. Vollkommen wurscht. Aber ein gerührtes Ei denkt, das ist besser als ein hartgekochtes Ei. Mann, bist du noch hart? Du musst dich lösen, du musst dich ein bisschen locker machen. Wird immer ein bisschen rührig. Oder ein rohes Ei. Manche trinken ja roh. Ich will ein rohes Ei. Ich möchte auch so behandelt werden. Ne? Ich bin so fragil. Lieber fragil als agil. Agila. Ja, Gisela, das wollte ich dir nur mal mitgeben, so als letzten Schlag ins Geschirr. Ungefragt. Da muss man ja was sagen, man muss ja bei ihr reinraten. Man muss reingeraten. Ja, etwas schwierig, ja. Man muss durch das Fraglose durchhauen. Ungefragt rein. Ja. Durch das schwäbische Mitte. Durch die schwäbische Mitte. Ja, ist verrückt, ne? Aber da kommt, du hast bestimmt viel gelesen, weil du kommst immer mit dem Buch. Das ist nicht meins. Aber du liest es. Nein, bis jetzt noch nicht. Das sagst du mir schon jeden Tag und jedes Tag bringst du es mit. Weil ich es zurückgeben sollte. Gestern auch? Das ist immer so wie diese Professoren, die haben immer ihre Bücherwand hinter sich, wenn sie interviewt werden, als wenn sie dann was wüssten. Verrückt, ne? Alle die Politiker, sie werden alle interviewt hinter so einer Bücherwand, so riesen Büchersammlung. Und dann denkt jeder, da hat der alles gelesen, der muss schlau sein. Der ist belesen. Der kann lesen. Ja, wenn du in so eine Sucherwohnung kommst, dann kannst du Regale voll mit Ramanas und esoterischen Dingern, dann denkst du gleich, boah, der ist einer von mir. Der ist schon weit. Ja, der gepasst mir, weil der hat das Gleiche gelesen wie ich. Da ist man gleich unter sich. Da hat man was zusammen auszutauschen. Und kann sich unterhalten, ne? Und dann kann man sich auch testen, wer ist weiter. Wie hast du das denn verstanden? Diese Frage kommt dann immer. Wie meinst du das denn? Hm? Wo, in welcher Höhe bist du jetzt gerade? Ah, wisst ihr, da geht die Anderbär. Auf Deutsch ist es doch nicht so lustig. Tja, Würmer. Bücherwürmer. Es wurmt den Bücherwurm, dass er durch so viele Bücher sich wurmt und schlingelt und doch keins verstanden hat. Gut, ja, letzte Möglichkeit. Bang. Zur letzten Runde. Deutsch. Der deutsche Besen hört jetzt irgendwann auf. Der Feger wird Englisch. Dann wird's eng. Lisch. Victoria, noch irgendwas? Nach der Woche alles nicht geklärt, ne? Doch. Abgeklärt. Gut. Freiburg ist auch fertig. Geplättet. Geplättet. Ich weiß nicht, ob es zum Thema Karma noch mehr zu sagen gibt, als du schon gesagt hast. Ich musste jetzt nur dran denken, also ich war mal in so einem Zusammenhang, das ist viele Jahre her, aber da ging es so sehr um Karma. Und bei wem? Es gibt diesen Heiler Dr. Shah, ich weiß nicht, ob du schon darüber gehört hast. Heiler? Ja, das ist ein Chinese. Ein chinesischer Heiler. Ja, der ist Mediziner der traditionellen chinesischen Medizin und der westlichen Medizin und alles, was er macht, das basiert sehr auf. Der hat überall geklaut und gibt es dann weiter. Und das nennt er Karma. Das ist so detailliert, aber es geht letztlich immer darum, das Karma zu lösen, aufzulösen ja, das und geht das Karma zu schaffen. Das geht immer darum. Und mit so viel Praxis und so viel Wissen, Untermauerung und so viel... Ja, die chinesische Mauer, die sind geübt in Mauern. Die haben eine ganz lange, die längste der Welt gemacht, die größte. Die Mauern bis zum geht nicht mehr. Die sind besser als die Mauren. Die Freimaurer sind auch noch Anfänger gegen die Chinesen. Die mauern ja frei. Die Chinesen, die mauern. Die mauern einfach. Ich muss da nicht mehr überzeugt werden. Ich bin da längst weg, also schon, aber irgendwie... Ja, ich meine, warum hast du das jetzt alles so als Basis erstmal hingestellt? Oder? Die kleine dass du so einen Platz, wo du dann darauf laufen kannst, aufbauen, wo die Frage sich dann die Basis hat, wo sie sich dann erheben kann. Ich wundert mich, dass das so viele Menschen anzieht und so viel... Ja, guck mal, H&M zieht so viele Menschen an. C und A, es ist unglaublich. Sogar Prada zieht an. Chloe. Da passieren natürlich dann auch so Wunderheilungen, die dann immer wieder... Ja, bei Chloe passieren die meisten Wunderheilungen, habe ich gehört. Da wird aus einer hässlichen Ente ein wunderbarer Schwan. Weiß du mal, was Chloe ist? Du kennst Chloe nicht? Dior? Ja, Dior. Das ist doch klar. Okay. Habe ich schon mal davon gehört. Hast du schon mal... Wo hast du denn gelebt die letzten Jahre? Bist du eine Frau? Aber nicht die typische. Ja, ich meine, die Männer von Lagerfeld, der hat das geführt, das Haus. Führt es immer noch. Okay. Also den kennst du aber, den Schwanz. Den Karl. Ja, also. Karl. Ja, die haben die Kunst drauf, das sind Magier, die machen aus hässlichen Ehefrauen hübsche Geliebte. Und was ist mit den hässlichen Männern? Haben die auch eine Chance? Nee. Ja, Männer dürfen ja, die haben ja eine Brieftasse. Genau, die haben eine Brieftasse. Das ist der Zauberstab, den sie rausholen. Ja. Nee, das ist ihr Zauberstab. Da kriegen sie, ja. Da, sofort, wenn sie den rausholen, ist aus dem Frosch ein Prinz geworden. Der kann noch so froschig aussehen, ein Quaken. Mit der Brieftasche. Genau. Ja. Macht sich jede schlank und rank und zeigt ihr Bestes. Es ist verrückt, ne? Aber es ist leider so. Also ich gucke Fernsehen. Also zu 99% ist es so. Da gibt es dann so ein paar, die sich entziehen wollen. Die gucken dann auf den inneren Wert. Aber es ist doch genauso, ob äußerer Wert, innerer Wert, passt er mir innen oder passt er mir außen? Die gucken immer auf irgendeinen Wert. Immer wollen sie was haben, was sie sonst nicht kriegen können. Entweder Geld oder innere Werte. Ein wahrer Freund, der steht zu mir. Ja, ich habe mal gelesen, dass knapp 90%, glaube ich, des gesamten Vermögens in Männerhand ist. Das erklärt ja schon. Und die Frau gibt's aus, ja. Das ist die wahre Gerechtigkeit. Ein bisschen davon darf sie ausgeben. Hast du eine Ahnung? Was ein bisschen. Die Frau entscheidet, welches Haus, welches Auto, welche Einrichtung, welche Kinder. Welche Kinder ist das Wesen? Und von wem? Der Mann darf zahlen. Ja, ich glaube, diese letzte Macht, die wurmt die Männer, ne? Dass letztlich nicht wissen, ob das Kind von ihm selbst ist. Das ist die... Das ist die Rache der Frau, meinst du? Wir kriegen sie als Letztes. Wir schieben ihnen einen unter. Dafür. Was meinst du, warum überall die Kreditkarte des Mannes, das ist die Rache, wenn eine Frau einkaufen geht, damit er hinterher die Rechnung sieht? Ich frage mich immer, was kennst du für Frauen? Also ich kenne nur Frauen, die ihre eigene Kreditkarte haben und die ihr eigenes Geld haben. Und wo arbeitest du? Was machst du? Er sucht jetzt immer Werte. Ich denke auch nicht, dass viele hier... Bist du im Single-Club irgendwo oder so? Ich glaube auch nicht, dass hier viele Frauen sitzen, die die Kreditkarte ihres Mannes zücken und... Hier? Ja. Na, hier sind sie also schon jenseits von Kreditkarten. Das Kreditkarte. Weder noch, würde ich sagen. Die haben allen Kredit verspielt. Ich gucke Fernsehen. Ach so. Ich lese Gala. Wird die reale Welt gezeigt. Ja, wenn das nicht die reale Welt ist. Dies ist hier bestimmt nicht die reale Welt. Ja, oder würde einer sagen, dies hier ist die reale Welt, über das wir hier sprechen. Dies ist vielleicht ein Promille vom Promille vom Promille vom Promille von Realität. Die meiste der ganzen Sache ist mit 14 schon trainiert von der Mutter, welchen Mann sie irgendwo und was dann. Man hat immer, man denkt immer, die Leute, die man kennt, das wäre so die Realität, wo man sich gerade so auffällt. Ist nicht. Das war vielleicht die letzte Generation. Hast du eine Ahnung? Ja, ich habe. Wo wohnst du überhaupt? Wo wohnst du denn? In Deutschland. Ja, wo denn? In Frankfurt. Marburg. Marburger Ring. Marburg, ja, ja. Wer weiß, ist das so eine letzte Enklave, wo Frauen eine Kreditkarte selber verdienen? Ich habe bestimmt. Und da bist du bei der Uni, ja? Oder sowas. Was arbeitest du da? Lehrerin. Das, da habe ich gerade dran gedacht. Da hat man so andere Lehrerin, die ihre eigene Kreditkarte haben. Das ist schlechter Umgang. Man sollte mal mit den Müttern ausgehen. Von den Kindern. Müttern von? Von den Kindern, die du unterrichtest oder den, was auch immer. Nicht nur in den, wie heißen die, Lehrerstunden? Unterricht. Nee, wie heißen dann, wenn die Eltern kommen müssen, wenn Elternabend? Elternabend. Naja, egal. Ich gucke Desperate Housewives, das reicht mir. Sex in the City. Da sieht man das wahre Leben. Aber in Sex in the City, die verdienen selber, die Frauen. Ich hab ja wirklich nur einmal geguckt. Und da war gerade eine Frau, die wollte, die war gleich 40 und hatte dann 70-Jährigen, wollte sie heiraten. Die kam mit dem Diamant. Der Diamant, da war sie noch, ja, da war noch ihr ganzes Herz, ja, ich heirate ihn. Dann ging er in die Toilette und kam dann mit dem Morgenmantel und der rutschte dann auf und dann guckte sie nur auf das, was da auf sie zukam. Und auf einmal war sie so schnell, dass sie noch nicht gesehen, einer aus dem Raum raus. Mit Diamant. Nee, den hat sie nicht stehen lassen, das hat sie da stehen lassen. Das war, eigentlich das, daran kann ich mich nicht erinnern. Das ist mir noch ein Rätsel. Hat sie den jetzt mitgenommen oder nicht? Geschenkt ist geschenkt, oder? Also da war der Preis, also da war der Preis dann doch zu hoch. Ja, you look like her. Oh, ist das Samantha. I just saw it in the plane one time. I don't sex, remember. Sex driven. It was the cheapest one. So. The cheapest one. Yeah. You were the cheapest one. Probably. Cheap in German is scharf. Scharf, I don't know what is that. Sharp. Cheap. Hot. Ne? Wenn du scharf bist, bist du cheap. Komm mal mit. So, zurück. Ja, die Welt ist groß. Deutschland ist unter Wasser. Ohne Kreditkarte. Da hilft auch nicht, irgendwo was reinstecken. So, wo warst du bei deinem Karma? Sind wir da weitergekommen? Das Karma hat sich wohl Sex und City niedergeschlagen. Nee, du könntest sagen, die Konditionierung der Frau ist natürlich durch. Seit der Steinzeit, seit den Höhlendingern da und Mann geht jagen und Ding und sieht, guckt, dass das Feuer weiter brennt und kümmert sich um alles. Das ist natürlich eine starke Konditionierung in jeder feministischen, genetischen Struktur. Und ob das jetzt überwunden werden muss oder nicht, das ist eine andere Frage. Und dadurch erklären sich viele Verhaltensweisen, wie Frau oder Mann sich verhält. Also total, du weißt gar nicht, wo es angefangen hat, was jetzt seitdem reagiert. Das kannst du auch nicht abstellen. Das versucht jeder, aber desto verstärkt das meistens sogar noch. Ich sage auch nicht, dass es abgeschafft werden muss. Das ist mir eigentlich egal. Nur ich denke, es liegt an der Konditionierung von Frauen und an Männern. Nein, es liegt an dem Sein, was sich halt als Female und Male realisiert. Ja. Aber es gibt nicht die Frau und den Mann. Es gibt die Tendenzen, zwei grundlegende Tendenzen des Seins. es gibt auch so viele Frauen, die mehr Mann sind als umgekehrt, wo das Männliche mehr ist als... Es gibt nicht die Frau und es gibt nicht den Mann. Was für ein Scheiß. Naja, ich meine nur deine Witze bezogen auf Frauen. Mache ich immer. Konditionierung. Irgendwie, dass die Konditionierung der Männer genauso eine Rolle spielt. Und ich habe doch... Ich meine, ich mache weniger Witze über Männer. Ja. Da habe ich schon eine Antwort. Na, ihr nehmt das Frauliche nur mit meinem Persönlichen, das hängt dann mehr. Nee, das hängt gar nicht. Oh. Hängt gar nicht. Nur, ich denke, man kann den Witz in Bezug auf die Männer auch ein bisschen anheizen. Man kann das so ein bisschen. Also, ich bin mehr an Frauen interessiert. Ja. Männer interessiert, das kannst du dann machen. Deswegen mache ich das ja jetzt. Ich habe noch keinen gehört. Ich denke, die Männer haben da nicht gemerkt. Du beschwerst dich gerade. So. Das ist aber jetzt aber kein Witz. Ich dachte, du wolltest witzig sein. Das ist jetzt anklagend. Das ist feministischer Kniestrumpf. Ja? Women's Lip. Women's Lip. Schämen? Was Schämen? Sie sollten nach Fehmarn gehen, im Nudistenclub. Die kommen alle aus Fehmarn. Ja, ich würde mich auch mal gern mit Alice Schwarzer unterhalten, die soll ganz lustig sein. Aber ja, manchmal auch so ziemlich verkniffen. Also da hört der Witz dann doch auf. Hat sie sich mit diesem Wetterfrosch da angelegt. Oder? Mann, hat die da. Wie bescheuert kann man sein, sich darüber aufzuregen? Ja. Aber zurück, wo waren wir? Da ist noch ganz schön was bei dir da, als Verteidigungsfrau für die weibliche Seite. Stell dir vor, ich mache möglicherweise, ich bin nur ein Specht, der immer auf die wundeste Stelle hackt. Und dann kommt doch langsam das Tier raus und fängt dann an zu kämpfen. Dann merkt man dann, wo noch solche kleinen die Strukturen sehr verhärtet sind. Mein Kampf doch noch ganz schön wühlt. Ne? Ja, ist so. Immer wenn man da berührt wird, dann reagiert was. Dann löst sich was und zeigt sich da vorne. Dann wird es bissig. Und versucht es was zu verteidigen. Da ist die Front gleich wieder aufgemacht. Dann will man frontal dran gehen. Dann noch Recht. Dann geht es um das Recht und die Ausgewogenheit und mein Gott. Wahnsinn, ne? Kommt der kleine Kämpfer doch wieder raus. Der Hitler, der den Enzig oder die Eva Braun, die dann hinten schlummert. Wir haben von Karma gesprochen, von Konditionierung, von irgendetwas. Und wo hört es dann auf? Also da kann man immer noch tiefer gehen bis zum... Wo der Isaac jetzt rangeht an das erste Trauma der Geburt oder dann das Trauma, dass Adam in den Apfel gebissen hat oder welcher Apfel, wo fängt es an, wo hört es auf? Was ist überhaupt los? Und wofür kämpfe ich überhaupt? Über die Konditionierung, dass mir einer gesagt hat, ich bin Frau oder ich bin Mann oder ich bin das? Oder ob die genetischen Sachen irgendwo mal eine energetische in der linken Schulterhälfte hat mich mal einen Pfeil getroffen, den spüre ich jetzt noch, vor 500 Jahren, weil das als Energie noch irgendwo rumhängt. Und wenn ich die Figur vor mir sehe, den Typen oder die Frau, dann habe ich sofort eine Aversie, weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich hat sie mich mal vor ein paar hundert Jahren betrogen in der Art und Weise. Also die kommt so eine Erinnerung aus dem ganzen Ding und sagt, scheiße. Keiner weiß Bescheid, wo es herkommt. Warum man ist, wie man ist, oder dieser Körper reagiert, wie er reagiert. Warum muss man das wissen? Es ist nur mal eine Reaktion auf unendliche Reaktionen vorher. Man könnte auch mal das einfach nur sehen, es ist einfach nur eine von unendlichen Reaktionen, die gerade als nächstes drankommen. Und die ist weder gut noch schlecht. Es ist einfach eine unausweichliche Reaktion auf das, was vorher war und sein wird. Vielleicht sogar, dass die Zukunft es verlangt, dass es dann so ist, wie es ist. Und dieser ganze Kasperlekar, dass man versucht, das dann auch zu ändern, gehört auch dazu. Weil es auch eine Konditionierung ist, was beherrschen will. Dieser Herrschdrang, dieser Kontrollzwang ständig. Ja? Und denkt, wenn man das dann wirklich unter Kontrolle hat, ist man frei oder so. Dann hat man die Kontrolle unter Kontrolle vielleicht sogar. Und das ganze Zeug, der Geist hört nie auf. Der ist so gierig nach sein Geliebtes zu kennen und sein Geliebtes zu kontrollieren. Und egal, was das nächste ist, er will immer alles beherrschen in seinem Umfeld. Körper, sein Ding. Und dann stellt er seine Dinge hin, richtet sein Büro aus. Und wenn er ein Messi ist, dann zeigt er sich keinem mehr, weil er Angst hat, dass er dann abgelehnt wird. Was für ein Scheiß läuft eigentlich ab? Es ist immer Scheiße. Aber die Scheiße ist nun mal Prinzip. Aus der ersten Scheiße kam die nächste Scheiße. Das Falsche kreiert diese Scheiße. Scheiße reagiert auf Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Und es wird nie aufhören. Es wird immer nur eine Reaktion auf irgendetwas sein. Irgendein Event bestimmt von der Totalität von Events an sich. Wo der letzte Stern noch bestimmt, ob du hier gerade den Witz verstehst oder nicht. Sollte man nicht persönlich nehmen. Man kann es aber. Auch das nicht persönlich nehmen ist auch dann wieder eine Reaktion auf was. Kann man es gleich persönlich nehmen. Weil das nicht persönlich nehmen wir meistens am persönlichsten. Und wenn ich hier sitze und ich sage, es ist alles scheiße, war, es ist, es wird scheiße sein, sooner or later, also früher oder später, glaubt mir meistens jeder. Wenn er nicht ganz. Christa? Vernagelt ist. Also vernagelt? Genagelt? Christa? Ja, Karma-Yoga hört sich gut an, aber es ist doch ein unendlicher Versuch, etwas zu lösen, was nie verbunden war. Da will man Probleme lösen, die man nie hatte. Das sind die Probleme, die aus der Probleme entstanden sind. Möglicherweise auch ein Problem in der Zukunft, die das Problem jetzt braucht. Ich bin immer pro Blem, Blem, Blem. Ich bin vollkommen für Blem, Blem sein. Manchmal ist es doch ganz hilfreich, wenn so eine Erkenntnis kommt. Das ist ja die Scheiße, dass es hilfreich ist, dass du denkst, dass es dir geholfen hat. Nee, wenn jemand traumatisiert. Ja, darum. Und wenn er dann nicht mehr traumatisiert ist, dann ist es hilfreich für wen? Das ist das Schlimmste, was passieren kann, dass er ihm helfen kann. Da gibt es dann hinterher ein heiles Sein und vorher gab es ein unheiles Sein? Sag mir. Da gibt es ein unheiles Phantom mit einem Trauma und dann ein heiles Phantom ohne Trauma. Oh, ist das Phantom aber lustig dann. Ja, was das jetzt? Phantom hat es dann ein bisschen. Welches Phantom? Möchtest du ein Phantom sein und dass es dann besser geht? Möchtest du wegen dem relativen Vorteil, dass es dir besser geht, den absoluten Vorteil dazu sein, was keins braucht, hast du abgegeben, ne? Du hast deinen absoluten Vorteil gegen einen relativen Vorteil verschenkt. Und jetzt beschwerst du dich und arbeitest daran, dass dein relativer Vorteil genauso groß wird wie dein absoluter Vorteil. Ne? Oder nicht? Jetzt arbeitest du aber kräftig dran an deinem relativen Vorteil. Ich zeig's dem Absoluten schon. Ich schaff das hier auch. Ich enttraumasiere mich bis zum Ende. Der Endsieg ist mein. Ich schaff das Sein. Ich schaff's. Kein anderer schafft, aber ich schaff's. Ne? Ich werde aus meinem Frau sein, nicht ein Mann sein. Ich werde jenseits gehen. Ich werde es transformieren in etwas. Es, ich werde es. Es werde ich. Wenn ich es bin, dann bin ich alle Traumas los. Wenn ich erstmal es bin. Ja, weil es hat es besser. Es hat es immer besser und es war es. Wenn ich erstmal es bin, dann kann ich essen, was ich will, weil es stört mich nicht, wie breit ich bin. Dann bin ich frei vom Diäten. Entdiätisiert. Dann kümmert mich doch, das scheint Scheiß, was für einer von mir hält. Dann, wenn ich es bin. Dann bin ich ein Essener. Essener. Dann kann ich essen, was ich will. Und wie oft und wie lange. Na gut. Ja, in der Richtung. Mein Kampf ständig. Ja? Mein Kampf. Der kleine Hitler will den Endsieg. Dass er dann den Vorteil, dass er das Sein dann doch besiegt hat und das Sein ihm den Vorteil übergibt, als Endpreis, als Bezahlung für alle seine Bemühungen. Weil ich war ja der stärkste Vipassana-Fürst der Welt. Ich habe dynamische bis zum Dynamit getrieben. Ich bin ein Dynamo des Seins. Ich halte das ganze Sein im Gang. Ohne mich könnte das Sein gar nicht mehr funktionieren. Ich elektrisiere alles. Mich, die Welt, das Sein, weil ohne mich. Ich leuchte alles heim. Ich leuchte alles heim. Ja, welche Arroganz immer in diesem Sucher mitschwingt, da? Diesem kleinen Fuzzi da, der denkt, er könnte, ohne ihn würde das Sein nicht sein können. Ich enttraumatisiere das Sein, ich arbeite an mir, ich werde es schaffen. Der Sieg ist unser. Ja, Victoria? Der Himmel ist weit. Da müssen wir hin. Ja! Ich sage ja. Ich sage ja zum Sein. Kein Schwein interessiert. Ich akzeptiere jetzt alles und keiner will es wissen. Das wäre doch schon mal schön. Ja, hau rein. Sag mal, strengen Sie sich an. Dafür muss man schwitzen. Liegestützen. Liegestützen zur Erleuchtung. Ich habe so ein schönes Buch über Andrew Cohen. Ne? Der verspricht auch immer solche Sachen. Er sitzt immer in seinem Ding und tut so, als wenn er im Gottesbewusstsein und spricht mit allen Schweinebewusstseins. Wenn du erstmal hierher kommst. Michael, das ist der Kunstschläfer. Ich habe ihn extra mal eingeladen, um zu zeigen, dass man in jeder Stellung schlafen kann. Das ist echt eine... Auch Schnarchen in einer Leitenlage ist eine Kunst. Aber ich höre, was du sagst. Ich weiß, das sagt Christa auch immer. Aber die schnarcht wenigstens auf dem Rücken, da kann man das verstehen. Ich kann nicht schlafen. Ja, ja. Es ist verrückt, ne? Ja. Das hast du ausgefiltert. Ja, man ist sich doch immer ganz schön weit weg, wenn man sich am nächsten ist, ne? Den inneren Schnarcher hört man doch nicht so gut. Ja, was das Ohr immer für Filterfunktionen noch aufbauen will. Die Wahrnehmung, wie es immer abfiltern, durchfiltern, wie es sich schafft. Boah, das ist echt ein Kunstwerk. Wenn man jetzt alles hören würde, würde man ja explodieren wahrscheinlich. Das können wir nicht. Du hörst immer alles, aber der Filter lässt möglicherweise. Aber sicher geht das. Dann ist alles das graue Rauschen. Dann ist es wirklich wie ein großes Rauschen. Wenn du alles auf einmal hörst, dieses Hintergrundrauschen ist eigentlich das Rauschen des Universums. Das ist dann dieses rosa Rauschen, The Pink Panther. Gibt es. Hat man doch ab und zu mal, wenn man ganz dieses vollkommen losgelöst ist. Einmal ist das Rauschen da, als wenn du am Meer bist. Die ganze Energie vibriert, nur noch Licht und Rauschen. Kann auch sein. Aber. Und so, damit du überhaupt dieses Differenzierte sehen kannst, musst du natürlich einen Filter einsetzen. Indem du den Namen da und das erklärst sofort und was du siehst, sofort hast du da einen Begriff für, sofort siehst du es und hast es dann auch gefiltert. Das ist Wahnsinn, Kunst eigentlich, die Wahrnehmung. Das ist Magie, dass du überhaupt dich auf was richten kannst. Nicht alles immer nur graues Rauschen wäre. Weil alles ist ja wirklich nur grau. Die Farben gibt es schon nicht und die Form gibt es eigentlich auch nicht so. Überhaupt das Universum wahrnehmen kannst. Ne? Weil es gibt es ja gar nicht. Als das, wie du es siehst. Also Lippenstift, Christa, für das Sein, grau. Ja, noch was Traumatisches. Nee, aber dafür gibt es halt Lehrer, so wie Freund Isaac oder die haben dann ihre Berechtigung wie ein Schullehrer. Es gibt da erste Klasse, Vorschule, das und dann gibt es die spirituellen Klassen hinterher und dann eine unendliche Schule des Seins, die nie aufhört. Und in jeder Ebene unterrichtet das Sein. Scheinbar bereitet es sich vor auf die Zukunft oder die Zukunft verlangt, dass es sich darauf vorbereitet. Auf das, was da sein kann, damit es dann etwas weiß oder das dann so filtern kann und wahrnehmen kann, wie es dann wahrnimmt. Wird dann als Kind das Baby trainiert, dass es eben unterscheidet zwischen Mama, Papa und Tasse und Onkel und irgendwas. Das ist Stuhl. Überall werden Begriffe, damit du es begreifen kannst, erfassen kannst, sehen kannst. Und damit du irgendwann mal an deinem Trauma arbeitest, musst du irgendwann eins gehabt haben. Also was war er da, dass du jetzt einen bearbeiten kannst oder dass du eins schon gehabt haben musst? Was erzeugt was? Ich weiß es nicht. Keiner kann sagen, was ist erst das? Ist das der Grund, dass es früher so war? Oder ist das jetzt, weil es früher so war? Oder ist das früher so, weil es jetzt so ist? Muss man das wissen? Also dann musst du sagen, was ist jetzt die Ursache, was ist die Wirkung? Ist die Ursache die Zukunft, die dann auf die Vergangenheit wirkt? Oder die Vergangenheit die Ursache für die Zukunft? Was wäre es? Oder beides? Beides ist Wirkung? Wenn du mich fragst, beides ist Wirkung. Also Verwirklichung. Also eine Wirkung von der Wirklichkeit, aber nicht die Wirklichkeit. Und ob das eine jetzt die Ursache oder das andere die Wirkung, das ist dann, das kann nur der kleine Geschichtsschreiber, weil der braucht Ursache, Wirkung, der muss einen Roman aufbauen. Eine Einführung, dann eine Fortsetzung und das Ende dann. Meine gute Schriftsteller, die fangen mit dem Ende an. Die schreiben das Ende und suchen sich dafür einen Anfang. Sollen die guten, schönen Romane werden. Oder umgekehrt. Aber die Frage ist, muss man das wissen? Ja. Macht es dich mehr, wenn du es weißt, wie es ist? Oder ob es so oder so ist? Oder? Ja. Und wenn das Sein das interessiert, kümmert es sich drum und versucht zu wissen. Aber es hat nichts davon, wenn es dann wirklich wüsste. Es ist Spiel. Man spielt mit Wissen, man spielt mit Erfahrung, man spielt mit Verstehen. Das ist alles Spiel. Da ist Gott sei Dank nichts drin für das, was du bist. Nichts zu verlieren, nichts zu gewinnen. Man kann sich auch als Frau erfahren, hat man auch nicht. Ist auch nicht so schlimm. Mann ist vielleicht schlimmer. Aber da sofort ist man im Vergleich. Was ist jetzt schlimmer, als Frau? Ich will noch niemals als Mann geboren werden, geschweige denn als Frau. Ist das jetzt schlimmer, Frau? Wäre Frau schlimmer? Ich weiß es nicht. Hat man von gehört, ne? Ja, man kann es auch so hören, wenn man will. Man kann es so hören, ne? Man kann es so auffassen. Wenn man will. Man kann auch einfach sagen, der redet eh viel Scheiße. Lassen wir ihn. Man kann es resonieren oder nicht, oder doch? Kann man sich dafür entscheiden, dass es resoniert oder nicht? Nein. Wenn es da wirklich einen Haken gibt, dann hakt es wieder. Dann fängt man sofort Captain Hook. Hakt es ein und dann bist du schon involviert. Und dann vielleicht möglicherweise ein Verstehen. Heute bleibe ich aber ruhig, ich lasse mich nicht involvieren da drin. Ich hab jetzt keine Reaktion. Dann bist du am meisten am Reagieren. Ich will heute keine Erektion. Nein, heute nicht. Ich denke nicht an die Frau da oder ich denke nicht dran. Heute bleibst du klein. Ja, ist lustig. Ja, ist herrlich, ne? Ich find's. Es könnte regnen. Es könnte auch nicht regnen, ne? Aber es könnte regnen. Das ist immer das Unverfängliche. Du sprichst über das Wetter, dann hast du zumindest das Weiblein-Männlein-Thema aus dem Weg. Warum die guten Beziehungen reden über das Wetter? Nicht über die Hexe, Gewitterhexe oder den Wetterfrosch. Du hast mir versprochen, das Wetter war immer schön mit dir. Gibt es, ne? Du wirst in meiner Gegenwart nie leiden. Oh. Ich mache dich glücklich oder mit mir bist du glücklich, das heißt, mit mir wirst du nicht leiden. Und dann der andere, ha, der zeigt das schon, den Weg dahin. Heida. Heidi, Heida. Gut, noch Fragen zum Berlin jetzt aber als Abschluss. Nichts mehr? Immer diese Versprechungen zu Anfang. Da kommt was, da kommt noch was. Was sollen wir machen, ne? Wenn nichts kommt, kommt nichts. Bayern. Wenn nichts kommt, nichts. Wenn nichts ist, kommt nichts. Wenn nichts ist, kommt auch nichts. Ne? Wenn was ist, es kommt auch nichts. Ist was? Ist was, guck mal, ist was. Weil dann hast du zumindest was im Mund. Ist was. Aber ist nicht zu viel. Mach mal wieder einen Knecht-Test. Kennst du einen Knecht-Test? Wenn man einen Knecht einstellen will im Bauernhof, dann lädt man ihn zum Mittagessen ein. Das ist ein Einstellungsessen. Dann guckt man dann, wie er isst. Und wie viel er isst. Weil, man, nee, wenn einer beim Essen schwitzt, dann friert er beim Arbeiten. Das ist das älteste Prinzip. Also wenn er richtig reinhaut, kann man ihn nicht zum Arbeiten bringen. Er muss wenig essen und viel arbeiten. Und richtige Knechte, die wissen das, die täuschen. Die tun so, als wenn sie, nein, ich bin schon satt. Und tun ganz Ding dann hinterher, wenn sie eingestellt ist. Dann kriegen sie immer was von der Frau. Ja, müssen sie mal was tun dafür. Bei der Frau, ja. Bei der Herren. Ja, das ist der Knecht-Test. Lässt er sich knechten oder nicht? Das ist wieder so ein Heiratsantrag, den man vom Mann kriegt. Knecht-Test. Wie groß ist der Diamant? Wie viel bin ich ihm wert? Vielleicht sagt sie, ich kann sonst nicht schlafen. Das hättest du vielleicht, wenn du nachts nicht schlafen kannst, hättest du dich hier hinlegen können. Meinst du, hätte er dann geklappt? Das ist mein Schlaftest hier. Oder hast du doch noch, möchtest du doch wissen, was hier passiert? Lässt dich dann auch nicht schlafen. Nee. Aber im Sitzen schläft sich nicht so gut. Na gut. Nächstes Mal werden wir. Ach, es gibt ja kein nächstes Mal. Vielleicht. Den was? Vielleicht doch. München gibt es noch. Auf den Mund fallen. Gut. Beatrix, noch irgendwas Deutsches? Nix? Irgendeine Bankfrage? Die haben auch keine Ahnung. Ne? Geht der DAX noch hoch? Geht er runter? Mhm. Wer weiß es? Der DAX? Vielleicht weiß der DAX das. Mhm. Auch, nicht. Auch schon gefragt. Christa, noch eine christliche Frage. Ich hatte einen wahnsinnigen Albtraum heute Nacht. Was, es gab nichts mehr zu essen oder was? Nee. Meinen ganzen Besitz in zwei Koffer getan. So viel hast du noch? Geld, Kreditkarten, Handy, alles im Koffer. Und dann kommt der Zug und ich muss rennen. Und vergiss die Koffer. Ja, die Koffer bleiben stehen. Und dann, Mann, hast du ein Glück. Will ich die überreden, anzuhalten, aber natürlich nichts machen. Notbremse. Und ich weiß nicht, wo ich eingestiegen bin, wie der Ort ist. Notbremse. Und ich weiß auch nicht, wo ich aussteige. Du hast ja Glück. Was ist denn das, ein Albtraum? Das ist ein bisschen, das ist der Erleichterungstraum, aber kein Albtraum. Ja. Esoterisch gesehen ist das der schönste Traum, den man haben kann. Und der erleuchtet ziemlich nah. Das nennt man entlastet. Und als ich aufgewacht bin, musste ich eine ganze Weile überlegen, wo ich jetzt bin. Das wünscht man sich, ne, sowas. Das nennt sie Albtraum. Da arbeiten manche jahrelang dran. Ja? Wir wollen jeden Abend suggerieren und reden sich ein, diese Nacht möchte ich den Traum haben, den Christa gehabt hat. Und Jahrzehnte wird daran geübt, dass man loslässt im Traum und den Koffer verliert und der Zug irgendwo hinfährt, wo man gar nicht weiß, in die Richtungslosigkeit. Das ist. Da würden sie Bücher drüber schreiben, da würden ganze Seminare voll werden mit dem Traum. Und Christa das mal kurz als Albtraum. Und als ich meinen Vorhang aufgezogen habe, ist mir die Vorhangstange. Das ist ja das Schöne, das ist das Happy End dabei. Wenn es auf den Kopf gefallen wäre, aber es hat mich nur am Arm getroffen. Das üben wir morgen früh nochmal. Ja, schreib doch mal ein Essay darüber jetzt. Da wirst du dann den Connection eröffnen. Oder im Sein in Berlin kommt das rein. Christas Traum. Da kann man eine Kurzgeschichte oder eine lange draus machen. Was führte zu diesem Traum? Was soll er mir sagen? Es gibt ja, man kann das ja, unendliche. Christa, jetzt hast du aber eine Aufgabe. Ja, ich habe ja jetzt auch nicht alle Details erzählt. Dass du mit dem Schaffner rumgemacht hast, du hast alle Register gezogen, wolltest ihn verführen, dass er anhält, hast mit ihm geschlafen, noch im Traum und hast noch dich hingegeben für deinen Koffer. Das ist jetzt deine Version. Ja, ich kann den ausschmücken, den Traum. Da habe ich kein Problem mit. Man kann ganzen Film draus drehen. Wahrscheinlich mit Johnny Depp und Angelina Jolie oder so. Dann bist du Angelina oder bist du Depp? Regnet's? No, it's not raining. Das würde ich sehen. Aber die vorsichtige Französin stellt schon mal ihre Schuhe in die Ecke. Ja gut, Christa. Also kriegen wir was ab von den Tantiemen dann? Weil du hast es ja durch uns geschafft. Naja, solche Bücher bringen nicht viel Geld. Hast du eine Ahnung? Die Bibel hat auch Geld gebracht. Vielleicht wenn Johannes schreibt. Ja, der kümmert sich nur um die Kommas. Bist du drin gekommen oder nicht? Kam Christa im Traum oder? Der ist das Kama-Sutra, nicht das Kama-Sutra. Wisst ihr, die Franzosen, die achten auf ihre Schuhe. Aber es könnte ja, ne? Ja. Ja, ja. Jetzt geht Christa auch. Hat ihre Koffer schon verloren, aber will ihre Schuhe nehmen. Guck. Das ist doch scheiß Gummi, Christa, das lohnt sich doch gar nicht. Doch, Obenstoff. Obenstoff, der trocknet auch wieder. Obenstoff. Ist doch lustig, ne, Sonne? Guck, jetzt kommen noch die Genagelten. Klocks, Klocks. Ja, gut, Krisela, so waren wir. Bei den Träumen? Bei Christas Traum. Ja. Bist du jetzt eifersüchtig? Nein, das, nee, ich habe meine eigenen Koffer. Hast du deine Koffer aber noch? Ich habe ja, gar nichts mehr. Du hast einen Koffer in Berlin, du hast eine Wohnung in Berlin, das ist doch viel, viel größer. Die kann man ja schlecht verlieren dann. Aber die Adresse kann man vergessen, ne? Die Träume sind ähnlich. Ja? Ja. Der gleiche Schaffner? Nee, kein Zug. Kein Zug? Nee. Worin ähneln sie sich denn? Also mein Traum war, dass du mich total ausgeraubt hast. Der Raub der Sabinerin. Dann kam die Polizei. Und dann und, die sagten, ja, das macht er immer so. Der ist bekannt dafür. Dann haben sie gefragt, ob ich meine Zahnbürste noch hätte. Das ist wichtig. Ich meine Zahnbürste. Das wird radikal. Zahnbürste war das Schlimmste. Ja. Wenn man nicht mehr gebürstet, die Bürsten nicht mehr hat. Und dann haben sie aufgenommen. Ja, dann. Protokolleriker. Kann man nichts machen. Ich will noch bis weitergehen. Dann war er weg. Da warst du aber alles los. Deswegen hat sie keine Fragen mehr. Darum bin ich immer so müde, weil ich allen was klauen muss. Und ich habe den ganzen Dachstuhl voll. Den ganzen Scheiß. Keine Fahndung. Keine Fahndung, ne? Keine Fahne weht mir voran. Keine Fahndung. Die Patrolliker. Ja, aber darum kommt ihr ja, dass ich euch alles wegnehme. Auch die Zahnbürste. Sogar der Zahn, die Wurzel wird dir gezogen, wenn ich könnte. Alle Wurzeln werden gezogen. Das ist wie bei Milarepa. Kennst du ja die Geschichte. Da muss man auch alles weg. Aber ihr gebt es ja nicht freiwillig. Ich muss euch das auslutschen. Stück für Stück. Bis ihr vollkommen nackt seid und ich nichts mehr von euch kriegen kann, dann rede ich Tacheles mit euch. Das war so peinlich. Peinlich? Die vollkommene Nacktheit. Du warst nackt? Ja, alles. Vor dem Polizisten? Ja, das war so. Ja, was jetzt? Ja, schon. Und haben sie, wo haben sie hingeguckt? Nee, das war... Nee. Ich meine, solche Sachen... Das war kein Thema. Aber sowas würde mich jetzt interessieren. Mich interessiert jetzt der Polizist, weil der hat noch was. Hat er in die Augen geguckt? Ja, wenn wir jetzt in einem Schamanenseminar wären, ist dann, warst du verschämt, als du nackt warst, wäre dann die Frage. Das ist ein Schamane. Die Scham dich erwischt hat. Oder ob du schon befreit warst von der Scham. Weil der Schamane kennt keine Scham. Warum heißt der Schamane? Der schämt sich für nichts. Nee, die Scham, das war noch da. Ja, dann da müssen wir doch dran arbeiten. Darum heißen Exhibitionisten in Deutschland auch Schamschänder, weil sie erregen etwas. Die erregen deine Scham, also da, wo du dich selbst verschämst. Das schöne Deutsch, Schamschänder. Ja, ja. Nee, das ist Schämen. Schämen. Ja, was machen wir jetzt daraus? Nichts. Also Jesus würde sagen, ja, das Königreich hat schon Spalt offen. Spalt. Wie, wo komme ich immer? Wo kommt das her? Also wenn ich wüsste, ich würde ständig nur Spalt öffnen oder so. Wenn man das wüsste, wo es herkommt. Ja, wenn man ins Königreich rein, wenn man wirklich die Nacktheit sein muss, so, muss man sich dafür ausziehen, das ist die Frage. Oder ist es einfach weg? Also, ja, es ist so. Aber die Frage ist, braucht die Nacktheit wirklich nicht angezogen sein, um nackt zu sein? Ach so, nee, natürlich. Nee. Ich meine, das sind diese Fragen, die nach solchen Träumen überbleiben. Möglicherweise hat man da eine Tendenz zur Nacktheit, aber man wird sie dadurch nicht. Egal wie viel man auszieht, egal wie viele Konzepte man fallen lässt, egal wie viel wenig oder mehr Scham man hat oder nicht hat, der Schamlosigkeit oder der Nacktheit macht es nichts. Also du bist der Nacktheit nicht näher gekommen, indem du nackt warst. Und desto mehr du anziehst, desto bist du nicht davon entfernt, von der Nacktheit. Aber von der relativen, ja, kannst du wieder sagen, ja, bin ich relativ nackt, habe ich nichts mehr zu verlieren. Das ist eine relative Freiheit, aber eine relative. Und das geht dann. Nothing left to lose, also nichts mehr zu verlieren hat, dann ist man relativ befreit von Sorgen, also von Haben, von etwas, was man hat. Nee, das ist die Übung, dass sie damals zu Osho, Pune, die ganzen Inden, das hinfahren und dann erstmal nichts mehr zu verlieren haben, weil die Geschichte ist nur für eine Zeit weg. Man hat alles entsagt. Man hat die ganze Europa, die ganze westliche Welt hat man erstmal hinter sich gelassen. Man ist ganz frisch, man kriegt einen neuen Namen. Man ist einfach vollkommen, man fängt bei Null an. Und dann fängt man wieder an zu sammeln. Dann fängt man dann erstmal wieder sich anzuziehen. Also Maron, ganz roh, Maron, also die Mama ist roh und dann kommen die Väter dazu. Nee, das ist eigentlich die Übung, wenn Osho wirklich so ein Meister, also als Meister, das Bewusstsein hat dann sein gezeigt, guck, das lohnt sich alles nicht, das bringt alles nichts, aber dafür musst du es erstmal machen vielleicht. Du musst erstmal den ganzen Scheiß durch, damit du weißt, es stinkt überall. Auch das Nicht-Stinken stinkt dir. Keine Ahnung. Das Sein weiß immer am besten, was zu sein hat. Wie es dann irgendwann, wenn es sein soll in irgendeiner Zukunft, was auch immer, dass diese genetische Linie von was auch immer da brechen wird, dann wird es eben, jeder Schritt dahin wird genau der richtige sein. Und da wird immer der richtige Meister zur richtigen Zeit, der richtige Umstand, das richtige Ding. Es ist immer alles richtig. Weil der Zukunft, weil es sein wird, wird jeder Schritt dahin der richtige sein. Und diese Linie wird brechen, weil es irgendwann angefangen hat. Diese Linie von genetischen, was immer diese Gisela meint, wo die angefangen hat, genetisch oder als Projektion. Irgendwann wird sie verschwinden in der Dimension. Und bis dahin sind alle Schritte dahin richtig. Aber, oder, richtig falsch gibt es gar nicht, sind die Schritte dahin. Und du kannst keinen Schritt bis dahin verändern. Weil es erst dann wird die Linie brechen, aber nicht einen Moment vorher. Im Zen meint man dann eben, du bist im Moment ein Bauer, der versucht das Gras zum Wachsen bringen, indem er dran zieht. Es wird dann wachsen, wenn es wächst und es wird dann reif sein, wenn es reif ist und es wird dann geerntet, wenn es geerntet wird vom Sein. Aber nicht einen Moment früher. Da kannst du noch so viel Höhensonne da vorstellen. Ich meine, das sind diese Hinweise überall im Zen und Ding, dass alles genau seine Zeit und seinen Moment hat. Und alles wird so genau sein, wie es zu sein hat, weil es eh so ist. Also was soll man da noch machen? Welches Karma soll man da noch auflösen? Es löst sich eh von alleine auf. Also kannst du jetzt schon die Faulheit sein, die... Diese Krankheit ist gekommen und die Krankheit wird weg sein. Das hat Ramana. The disease came and the disease will be gone. Wer kümmert sich darum, wie lange es dauert? Wann sie weg sein? Ist sie jetzt schon weg, weil sie weg sein wird? Gibt sie jetzt schon nicht? Ja, da. Das spart sie sich zuletzt auf. Kurz vorm Fahren brechen die Dämme. Ja. Das ist eigentlich die beste Botschaft, die ich geben kann. Eigentlich sollte da, ja, okay. Solltest du einfach dich die sein, das sein, was du bist, nämlich die Faulheit selbst, die da an der, was immer passiert, nichts ändern kann. Nie was ändern konnte. Immer trotzdem. Wirklich eine Vollbutsche. Ja. Alle sagen, ich bin immer negativ. Den, nein. Den ich verbreite ständig frohe Botschaften. Wenn du es wirklich. Es ist alles eine frohe Botschaft. Egal, was ich sage. Manchmal ist es sogar fröhlich. Du so froh bist. Kerzen gerade. Ne? Ist doch alles frohe Botschaft. Kann man sich drüber totlachen. Dass man irgendwann mal versucht hat, früher anzukommen, als man da war. Alles schon geregelt, der Zug fährt. Herr Christa, mit und ohne Koffer. Wie war das mit dem Hoffer, der Hoffer und der Koffer? Ja, was? Du hast sie so oft gehört, jetzt musst du aber langsam mal wissen. Ich bin ja nur ein Erinnerer hier. Wer packt den Koffer für den Hoffer? Das steht in dem ersten Buch drin, hättest du nachlesen können. Aber ich glaube, steht glaube ich drin, hat mir einer erzählt. Ja, Hamburg, ne? ist doch alles viel schlimmer, als man denkt. Ne? Das ist gut so. Man hat schon die Angst gehabt, dass es nicht schlimm ist. Unterhaltung bleibt. Das sind die billigen Tempos. Man nannte sie mal Toilettenpapier, aber daraus wurden billige Tempos. Das sind echt Suchertempos, könnte man die nennen. ST. Schminke auch noch. Schminke verlauft alles umsonst. Alles umsonst. Die war nicht umsonst. Die musst du bestimmt bezahlen. Schminke ist eine Künstlerfarbe. Ganz schön teuer. Kennen wir, ne? Jetzt richtet sie ihren Kopf auf mich aus. Ich denke, er hat einen größeren Eingang. Das hilft bei keinem Franzosen. Siehst du? Man weiß, wenn über einen gesprochen wird, egal in welcher Sprache, ist man da nicht total sensibilisiert für die Schwingung, die auf einen gerichtet ist? Man ist ein ganzes Radio mit vielen Frequenzen, aber wenn die Frequenz trifft, schwingt das Radio. Da ist man ein Radiologe, hm? I understood. You are Radio Gaga. Freddy, auf der Flucht. Radio, Radio, Gaga. We are the champions. Ja, das sind meine Sender, die ich im Kopfhörer. Das eine führt zum anderen. Das ist wie so eine Dominosteine, die sich gegenseitig anstoßen und ein Ton nach dem anderen erzeugen. Ding, dong, dong, dong, dong, dong. Ja, braucht man nur so ein Ding. Freddy, oh, ja, Champions. Bom. Die Jukebox macht auf. Man muss bloß, ein Wunschkonzert ist das immer. Könnte auch Junge kommen bald wieder, wenn Freddy kommt. Also da gibt es Varianten. Freddy Brecht, nee. Der kam nie dabei. Eddie Arendt. Wie komme ich jetzt auf Eddie Arendt? Hitchcock. Der Butler. Der Wichser. Nee, wie war das? Der war überall bei allen mit. Der Hund vom Baskerville. Haunted. Ich dachte immer, Haunted wäre ein Hund, der hinter einem herläuft. Verfolgt. Haunted. Nächste. Gut, wo waren wir? Bei der frohen Botschaft. Beim Vorhang. Bei der frohen Botschaft. Ja, ich bin ein Botschafter der Geschmacklosigkeit. Früher war ich mal Shibo. Früher war ich mal Botschafter der Nescafés. Nee, ich bin eigentlich der Botschafter der Geschmacklosigkeit. Mhm. Völlig gut, weiß Titel. Die tiefste Geschmacklosigkeit oder die höchste. Diese Geschmacklosigkeit hat doch einen Geschmack, komischerweise. Nee. Nicht einen Geschmack, aber ein Gefühl. Die hat eine Energie, wie kannst du sagen, die ist sehr energetisch. Ja, irgendwas, also das, wo man es identifizieren kann. Weil man es ist. Das resoniert absolut, aber nicht relativ. Also in der absoluten Resonanz gibt es keine Distanz. Das ist der Geschmack der Distanzlosigkeit. Also das ist das Ich Bin, also dieses, wo das Ich Bin hier und das Ich Bin da resoniert in der absoluten Resonanz der Distanzlosigkeit. Das nennt man dann, man kann wieder ernst werden, von 0 auf 100. Das ist so, immer alles da. Also das ist eine absolute Resonanz, da ist aber eine Resonanz von Stille, also da, wo keine Entfernung ist. Da, wo hier nicht hier und da nicht da ist, sondern hier und da ist nicht hier und da. Da ist dann wie in der Quantentheorie, wo jedes Teilchen eben überall das Teilchen ist. Also wo es gar keine Distanz, keine Zeit, kein irgendetwas gibt. Zeitlosigkeit. Weder noch. Das ist eine absolute Resonanz. Das ist ein absolutes Erkennen, nämlich das zu sein. Und da gibt es halt eine Wertlosigkeit auch. Oder eine Wertelosigkeit. Und das ist, wenn überhaupt, die Qualität davon. Die Qualität an sich, die keine Qualität braucht. Also gar keine Erfahrung braucht. Also eine Erfahrungslosigkeit. Das ist eine absolute Erfahrung. Das kann man euch sagen, da ist keiner. Sobald man sagt, da ist keiner, ist schon wieder Distanz. Also diese absolute Präsenz, die immer da ist, die in jedem ist und nicht verschieden ist von der Präsenz, die da, hier oder irgendwo ist, diese absolute Präsenz, die Allgegenwärtigkeit dessen, was ist, ist eine absolute Erfahrung, die man könnte sagen, Geschmacklosigkeit ist. Oder Seinslosigkeit oder Selbstlosigkeit, Gottlosigkeit. Da, wo Gott ist, aber kein Gott kennt. Vollkommene Gottlosigkeit. Jetzt lachst du aber. Nee. Macht ja nichts. Du musst jetzt nicht mitweinen. Machst aber so ein Gesicht. Ja, mach doch. Draußen der Himmel weint. Das ist, man resoniert mit dem Himmel. Dem Himmel ist zum Heulen, allen ist zum Heulen. Hier brauchen wir Wasser, ein bisschen. Also ein bisschen können sie uns abgehen aus Deutschland. Aber nicht zu viel. Auch schon mal 50 Liter. Wenn man noch, wäre nicht schlecht. Was? In der Stunde 50 Liter? Dann können wir unsere Autos ja alle wegwerfen, weil es da hart ist. 50 Liter in der Stunde, da sind wir mal platt. Ne? Wir haben nur 800, 600 Liter im ganzen Jahr hier. Und dann 50 Liter in einer Stunde. Boah. Das wäre schon mal. Das gab in einem Tag doch, es gab 300 Liter an einem Tag in einer deutschen Stadt. Das war, da ist das Wasser dann schon über die Dinger getragen. Ja, ja, wenn das, und wenn das von den Bergen dann halt sich da unten, dann muss das sublimiert sich ja. Das sind ja nicht 30 Zentimeter, es kommt von den ganzen Hügeln und Dingen, das sammelt sich dann da unten auf, 5, auf 8, 10 Meter da. Was da 30 kommt dann zusammen, darum kommen ja die über. Ich mache jetzt ein Seminar über Überschwemmungen. Meine, da kommt der Bauer durch, warum er weiß, warum unten das Feld unter Wasser steht. Und die Kühe lieber zu Hause bleiben. Naja. Da hat man dann so ein Litermaß im Kopf. Man weiß auch, wie viel Liter jede Kuh gibt, weil das ist wichtig, wie viel Futter man ihr gibt. Man denkt nie daran, dass man, wenn man ihr für 15 Liter Futter gibt, dass sie dann auch nur 15 Liter rausbringt. Man sollte mal vielleicht versuchen, für 20 Liter Futter geben. Vielleicht gibt sie dann 18. Aber die sind geizig. Manche, besonders in Schwaben, die geben wirklich eine 12 Liter Kuh nur für 10 Liter. Und denken, die 2 Liter sind Gewinn. Darum sind die alle so mager in Schwarm. Und die Felder sind so Handtücher. Die sind so ellenlang und nur so breit. Was? Damit man hinter mit dem Rasierer das Gras mähen kann. Das ist die Realteilung, die dümmste Erfindung der Welt. Ja, aber das ist doch das Dümmste überhaupt. Dümmer geht gar nicht. Wenn man gerecht werden will, das rächt sich irgendwann total. Weiß man gar nicht, ob man noch auf seinem Feld und schon beim Nachbarn steht. Gibt es ja Streitigkeiten. Freiburg auch, ne? Ist auch überall diese, ganz Baden-Württemberg war diese Realteilung. Jedes Kind das Gleiche. Damit nicht, weil die Eltern immer Angst, dass sie sonst erschlagen wurden von dem, der dachte, er hätte zu wenig gekriegt. Sind nicht je zornig da. In Deutschland kriegt immer der Älteste. Fertig. Und Sohn, nicht Tochter. Alle Karls. Was? Die Karls, die Ersten. Die wohnen, nee, nicht alle. Mein Erster war ja Gustav. Immer wie der Vater heißt. Das hat nichts mit Karl und der Erste zu tun. Nein. Nicht nur, weil es so viele Karls gibt. Darum waren sie meistens die Ersten. Mhm. Aber nicht, weil sie die Erstgeborenen waren. Manchmal sind die... Ah ja, jetzt sind wir aber wieder im Bauerrecht. Mhm. Bauernrecht. Das ist ja schon Wahnsinn, wenn man sich gerecht verhalten will. Ne? Seine ganze Liebe gerecht verteilen. Meinst du die Flügel reingucken? Das ist wieder ganz was anderes. Das ist aber was anderes. Da wurden die Felder wieder zusammengelegt. Da hast du 50 Felder, Handtücher und dann hast du dann aus den 50 wieder eins und jeder hat dann eins gehabt. Das ist Flurbereinigung, damit sie wieder größere Ackerflächen hatten. Damit überhaupt der Trecker drauf passt. Ja, ich bin auch sehr bewandert im Flurbereinigen. Mache ich ja hier auch, im Flurbereinigen. Damit die Tür wieder aufgeht. Ihr habt ja sonst alles vollgestellt. Ich kriege doch niemals die Vordertür auf, weil er alle Koffer davor gestellt hat. In der Stellung kann man kaum was reden, Christa. Würde mal die Hände nicht verschränken und den Kopf hoch tun. So? Was? Höher, aufrecht sitzen und dann kannst du was erzählen. Ich rede nicht mehr mit diesen Liegewesen. Letztlich meine ich, dass Karl ja wieder sagt, dann leg dich nieder. Wenn ich sitze, sagt er, leg dich nieder. Genau. Wenn ich liege, sagt er, steh auf. Du bist nie richtig. Nur wenn ich sie nicht sehe, dann sage ich ihr nichts. Muss ich die Augen zumachen? Hilft auch nichts. Ohren, Augen, Affe. Ja, noch, du warst noch. Ja, wolltest du mitheulen? Jetzt was in den Sinn gekommen, wegen dem Helfersyndrom. Warum machst du deine Nase nach da? Juckst dir im Helfersyndrom. Nee, ich bin jetzt nur da so gekommen, woher kommt denn ein Helfersyndrom? Das haben aus wir Mitleid. Alle. Aus Mitleid? Ja. Weil man kann es nicht sehen, dass es dem anderen so schlecht geht, weil man ja damit leidet und dann hilft man ihm, damit man es einem selbst wieder besser geht. Nur weil man es nicht sehen kann. Also gibt da was mehr? Ja, ist so. Du hast ja so ein Einheitsgefühl und wenn es dem anderen dann schlecht geht, dann spürst du das genauso und dann versuchst du nur, damit es dir wieder besser geht, hilfst du ihm. Ist ja doof, oder? Nö, das ist normal. Das ist ganz natürlich. Das ist ganz natürlich. Ja. Es gibt sonst keinen, der einem anders hilft. Er will sich nur selbst helfen. Er möchte also sich wieder harmonisieren, weil er gestört ist von dem Anblick. Glaub es, ist so. Was ist das normal, wenn es in Resonanz geht? Es geht nicht in Resonanz, du bist einfach nur ein mitleidiges Schwein. Meine so. Mit den Schweinen, mit den Hunden. Frauen haben es mit Hunden. Und, ja, das ist jetzt auch wieder ein Vorurteil, oder nicht, ne? Tier. Mit Tieren sowieso, ja. Weil es steckt in jedem Mann ein Tier, habe ich gehört. Mach mir mal den... nach einer Zeit sagen wir, du Hund, du. Was? Sucht die Frau im Mann auch immer einen Hund? Nee. Und der Mann sucht sich was? Ein Auto. Zumindest fährt das dahin, wo er hinlenkt. Kleines Erfolgserlebnis beim Fahren. Was? Der Mann sucht eine Hündin. Die kriegt er automatisch, aber er hat bestimmt nicht nachgeguckt. Wenn, dann sucht er ein Schaf. Das ist eine maskierte Hündin, da hast du recht. Ein Schaf. Also Frauen tun vorher immer so lammfromm, als wenn sie nichts... Lächeln und sagen dir ständig, dass du kannst doch machen, was du willst mit mir. Ich würde dir nie sagen, dass du das und das nicht machen sollst. Das sind nicht alle Frauen, das zu tun. Nö, aber das ist so Verkaufsgespräche vor der Ehe. Auch die Männer haben ja andere Verkaufsgespräche. Jeder macht so ein Verkaufsgespräch. Jeder zeigt sich von seiner besten Seite. Und es gibt ja vorher, siehst du immer auf den Parkbänken irgendwo diese Liebespärchen. Was meinst du, worüber die sich unterhalten? Wie wäre es? Was würde sein, wenn wir? Und was kannst du mir bieten? Was gibst du dazu? Und wie wird es sein? Und welchen Fernseher kaufen wir? Und magst du meine Mutter? Und wenn der Mann dann sagt, ja, dann hat er schon, das ist schon Teil des Verkaufsgesprächs. Gibt es alles nicht. Also jede Verhandlung, überall wird verhandelt zwischen Geschlechtern, zwischen Dingen, zwischen Kauf. Es gibt nur Kaufleute. Und jeder möchte natürlich das Beste kaufen. Für den niedrigsten Preis. Am wenigsten bezahlen dafür, aber das Beste kriegen. Überall, die ganze Menschheit, das ganze Universum. Überall das Gleiche. Alles nur Handlungsreisende. Auch bei Gurus oder bei, wenn sie Sucher, dann wollen sie natürlich am wenigsten Donation, aber am meisten Shakti. Also das ist die irgendwas. Und der direkte Weg natürlich. Ich will direkt da hinkommen. Keine Umwege. Ich gehe nur zu einem direkten Meister. Oder ich gehe nur zu einem, der nichts kostet. Diese ganzen Papagenos von Papaji. Papaji hat nie was verlangt. Das muss alles für umsonst sein. Diese stingy seekers. Also totale ehrgeizige Sucher, die denken, für nichts kriegen sie alles. Ich will alles werden, aber dafür will ich nichts bezahlen. Ne? Meine, überall findest du diese, weil ich gebe dir was, was kriege ich dafür? Und fragt sich natürlich auch jeder, warum sitze ich hier, was habe ich davon? Und dann sitze ich hier und sage, bei mir kriegst du bestimmt nichts. Wenn überhaupt, dann nehme ich dir noch was. Das Höchste, da habe ich aber auch nichts von. Ich nehme dir sogar das Nehmen, wenn überhaupt. Weil du gar nichts hast, du. Was hast du überhaupt? Was kann man überhaupt von dir kriegen? Nix. Nie was gehabt. Bestimmt, auf alle Fälle ist nichts, was ich gern hätte. Ich wüsste eh nicht, was das wäre, außer Geld. Universell. Aber das hat jetzt auch aufgehört, merkst du ja. Geld. Regiert die Welt, aber nicht K. Oder doch? Nicht mal unser Geld wissen wir. Was? Noch nicht mal unser Geld wissen wir. Das ist ja alles im Koffer geblieben, hast du eh nichts mehr. Nein, es ist verrückt, ne? Und das hört nie auf, du handelst ständig. Du kaufst dir auch die Zahncreme, die dir verspricht, dass du damit die Zähne behältst. Wenn da draufstehen würde, mit mir verlierst du deine Zähne. Ja, eine ganz deutliche Sache. Das steht perlweiß drauf. Wenn da draufstehen würde, Nikotin-Zahncreme, putzen Sie mit mir, dann sind Ihre Zähne gelb, als wenn Sie geraucht hätten. Ja, ich meine, es gibt bestimmt welche, die es kaufen würden. So als Witz mal. Ich würde es kaufen, nur mal zu gucken. Müsste ich gar nicht mehr rauchen, würde trotzdem aussehen wie einer. Das ist richtig. Das falsche Rauchverbot. Guckt dir diese Zigarettenpackungen in Australien mit diesen Zähnen, verfaulten Dingern da und die krebsdurchdrungenen Wangenknochen und die Kehlköpfe auf und alles auf den Zigarettenpackungen und es wird dreimal so viel geraucht. Das will ich auch. Da wird dir was versprochen, aber man würde denken, das ist wirklich abhalten davon, aber nichts. Wie bei den Alkoholikern. Wenn dein Vater Alkoholiker war, dann ist die Gefahr dreimal so groß. Ach, mein scheiß Vater hat nie gesoffen. Wäre mal eine Chance gewesen. Aber geraucht bis 40. Das habe ich auch nicht geschafft. So, fertig. Ne? Aber in dem sogenannten Besitzlosigkeit von Sein, das wirst du, da kannst du nicht, das kannst du dir nicht kaufen, das kannst du nicht erwerben, das kannst du nicht verhandeln. Du kannst nicht mit dem Sein verhandeln und sagen, guck mal, ich tue das für dich und dafür kriege ich das oder so. Das schert sich im Dreck drum, was du tust oder nicht tust. Vollkommen irrelevant. Diese ganzen buddhistischen Dinge, gute Handlungen und dann der Lohn wird ja dann irgendwann, oder? Ist alles gut für die Gemeinschaft, weil dann bringt nicht gleich der eine den anderen um. Dafür ist es vielleicht gut, aber nicht, wo sie eigentlich hinterher sind. Da gab es auch so irgendeinen Erleuchteten oder Rinpoche, da haben sie gesagt, ja, aber wenn das alles nicht bringt, du sagst mal Dinge, warum sagst du denen das nicht, dass aufhören sollen mit ihren Meditationen und guten Handlungen versuchen und so. Wenn es der Gemeinschaft hilft, ich habe kein Interesse, da irgendetwas dran zu verändern, aber es ist genauso gut, als wenn ich da dem Wasser sagen würde, du fließt umsonst ins Meer. Wie das Wasser im Fluss, sag dem mal, du kommst ins Meer und dann kommt eine Wolke und dann fängst du von vorne wieder an. Meinst du, dem Wasser würde das interessieren und du musst es dem Wasser sagen, dass du wieder zur Wolke wirst und wieder auf die Berge regnest und wieder im gleichen Flussbett bis zum Ende und trotzdem ist der Fluss nie der gleiche, immer anders an jeder Stelle. Und doch, das Wasser ist immer Wasser und das Wasser fließt und fließt, ohne Ende. Wenn wir mit Karma reden, dann Der Fluss wird wieder ein großes Meer, dann kommt wieder ein Gold. Das gleiche Wasser regnet auf den gleichen Berg, auf die Alpen, wird wieder Schnee und dann die Schmelze und dann hupf, wieder nach Holland runter. Meine, das ärgert natürlich, dass das erst durch Holland muss, dann wird es dann wieder zur Wolke wird. Kann es nicht mal woanders regnen? Kann ich nicht mal in dem Himalaya regnen, damit ich zum Ganga werde? Das wäre mein Wunsch. Einmal Ganga sein, dann bin ich der Heiligkeit näher. Jetzt bin ich nur noch Rhein. Aber Rhein ist schon besser als Elbe. Oder Weser. Kann man auch mal eine Flusskarma-Kanalisation bauen. Ich möchte mal unterirdisch fließen. Ich möchte mal im Verborgenen sein. Herrlich, ne? So sind wir. Das Sein fließt und fließt und fließt. Geht unendliche Aggregatzustände ein und trocknet immer das, was es ist. Ne? Manchmal verdampft es. Sucher sind eigentlich so Verdampfer. Dampfkocher. Die gehen in Ashram als in Dampfkocher rein. Die wollen schneller verdampfen. Flüchtig sein. Soll nur noch heiße Luft rauskommen. Aber kein Garlic essen. Das wäre übertrieben, ne, Christian? Außer bei Osho, da musste man ja Garlic essen. Tonnenweise. Wer sagt denn das? Ich. Ist das wissenschaftlich erwiesen? Ja, also es stimmt genauso, wenn ich sage, da musste man tonnenweise und ein anderer sagt, das musste man nicht. Wer hat Recht? Und wer muss sein Recht verteidigen denn? War es wirklich so? Wen interessiert der Scheiß? Wenn ich sage, war es so. Fertig. Ja, warum soll man es sich schwer machen? Wenn es auch einfach geht. Ich habe immer Recht. Fertig. Und wenn ich mal nicht recht habe, habe ich besonders recht. Dann Paragraph 1, Karl hat immer recht. Letzte? Was? Letzte. Den was? Letzte und letzte. Welche letzte? Paragraph. Absatz. Es gibt nur einen Paragraph. Es gibt ja nur den ersten Paragraph. Die ersten werden die letzten sein. Genau. Wenn du nicht recht hast, tritt Paragraph 1. Immer, automatisch, automatisch. Ja, das ist doch eine Sorglosigkeit. Es muss doch nicht so sein, wie du das denkst, meine Güte. Immer diese Angst, dass einer dann kommen könnte und sagen, war doch nicht so, du musst doch nicht beweisen, was du sagst. Ich verlange von dir ja, das ist ein Beweis, ob es dich gibt als Schweizerin. Und das kannst du ja noch niemals. Geschweige denn, ob Osho Schweißfüße hatte, weißt du auch nicht. Ich auch nicht, aber ich behaupte es. Was? Nein. Ich behaupte auch schon. Er war immer gegen alles, aber. Ja. Egal was. Und dann der nächste Tag, der Gegenteil. Scheiße. Jetzt wird man wieder mit Osho verglichen, dann muss ich natürlich auf ihn reinhauen. Wer will schon mit Osho verglichen werden, mit so einem indischen Zwerg? Sie wollen mich alle klein machen. Ne? Das Einzige, wo ähnlich war, war Lachgas. Das habe ich auch ab und zu gehabt. Aber nur als Kind. Das brauchte ich als Erwachsener nicht mehr. Also da sind wir nicht sehr ähnlich. Das ist besser. Was? Du hättest besser als Lachgas. Ich hätte bessere Zähne. Man redet nur über das, was man am meisten hasst. sich selbst. Was hasst man mehr? Man kann nicht finden, was man mehr hasst. Man hasst sich, dass man sich nicht genug liebt. Und das andauernd. Man ist total bescheuert. Hm? Kann man so sagen, ne? Davon aber genug. Davon zu viel. Ja, liebe Mithörer. Ihr müsst dreimal so viel zahlen für dieses Mithören. Kommt teuer zu stehen. Schwarz hören und sehen. Selten Schwarze im Zuschauerraum, ne? Ich dachte immer, wenn man ohne zu bezahlen im GZ hört, wird man schwarz. Halb Deutschland Neger. Nein, die Deutschen, die Deutschen müssen also eh alle Neger sein, weil sie sich immer schwarz ärgern. Hm? Einer hat schwarz gekocht. Schwanz im Neger. Was? Schwanz im Neger? Was hast du gesagt? Schwarze Neger. Du meinst schwarze Neger? Schwarze Neger. Naja, das hat sie behalten. Jetzt kommen die Österreicher. Die Mr. Universen. Das sind immer die kleinen Länder, die wollen immer groß rauskommen. Die Schweiz auch. Habe ich nicht gesagt. Jetzt kommt doch Paris. Und sagt der Pariser Verkäufer, es gibt keine kleineren, da musst du reinwachsen. Und man früher immer, als kleiner Junge, hat man immer 4 Nummern zu groß gekriegt. Und wenn man gesagt hat, deine Mutter, das wird zu groß, da wächst du rein, Junge. Das hat aber nicht mit allen gestimmt. Und meistens waren die Hosen ja eh nach einem Jahr futsch. Man hat immer zu große Hosen gehabt und man ist nie reingewachsen, weil sie, wenn man so groß war, waren sie schon kaputt. Aber man wächst ja schon rein, ne? Die Schuhe, immer. Ja. Vorne mit Papier drin. Ja, ja. Du auch? Nein. Ja, das ist Deutschland. 50er Jahre Papier in die Schuhe, damit man reinwächst. Damit nicht jeder halbes Jahr neu ein paar Schuhe, das ist ja Wahnsinn. Besser zu groß als zu klein. Da kommt es her. Das könnte man. Für den großen Onkel muss Platz sein. Für die pucklige Wandschaft. Hier ist nichts los. Taxi. Someone wants a taxi. Ja, ja, es ist 11:45. Coming. Sissi. Hola. Hola. Passageros. Chicas. Was? Die beste Taxifahrerin? Ja. Nimmt nur doppelt so viel. Weil sie freundlich ist. Was? Fair. Halb so viel. Fair. Was ist ein fairer Preis? Fair. 50% vom realen Preis. 50 Euro. 50 Euro für eine Fahrt. Sagen Sie echt? Ja? Ja. Darum lasse ich immer mein Auto am Flughafen sein. Bus, ich fahre doch keinen Bus. Ich nehme noch niemals Bussis. Weißt du, was ein Bussi ist? Bussi denn? Bussi denn? Bussi. Ein Küsschen. Ein Küsschen. A little kiss. A Bussi. Bussi. Abussi. Abussi geht immer noch. Das fängt immer klein an mit Bussis und dann kriegst du die Kinder nicht mehr im Bus rein. Dann muss sie. Und dann muss sie nach dem Bussi. Boah. Was? Solche Frauen habe ich nie kennengelernt. Muss man gleich heiraten dann? Nein. Erst denke ich ein Bussi und ein Bussi. Naja, dann muss ich. Ein Bussi. Naja. Dann sagen die mal Bussi Baba. Baba? Oder nicht? Baba. Bye bye heißt das. Baba. Bussi Baba. Sali Baba. Wir haben alle Alibabas, die Bussi. Das hat noch kein Wiener gehört. Das ist jetzt Christa von München. Die ist immer durch Wien gelaufen und hat Bussi Baba. Wo ist der Bussi Baba? Sie sucht immer nach Sadhus in Wien. Dann geht's mal um Bussi Baba, Hattus, Hattus. Fucking Ma und Bussi Baba. Was? Hagingma. Ach, Hagingma. Hack die Ma und küss den Vater. Was? Das wäre auch nicht schlecht, ne? Bevor sie dich geschafft haben. Hack die. Ja, Armageddon, das ist echt Armageddon. Armageddon. Die Kali. Ja, das ist doch Armageddon dann. Amaji. Die Amma-Mama. Die Kali-Figur. Kali-Avatar. Haut dir alle Körper ab. Zerstört dein ganzes Universum. Mit einem Hack und bist du weg. Bist du verdrückt. Darum armt dich das ganze Sein. Und der Wunsch der Amma ist immer in einem Schluck und weg. Kanzas Karma weggeschluckt, weggehackt. Ein Karma-Hack ist das, nennt man ihn. Ist das die Amma, die alle? Ja, Tausende. Gilt das Kali? Ja. Kali-Amma. Wusstest du auch noch nicht. Kali hat das. Jetzt geht es besonders hin. Erst recht. Ja, Kali, die ganzen Konzepte, deine Köpfe. Köpfe sind. Nein, Köpfe sind Konzepte. Und karmische Knoten. Dann meinen sie dann einmal vom Kali, also von der. Die Energie wurde dann initiiert, dein inneres Zerstörungsfeld. Jetzt kurz weit, das ist die andere, das ist die Mira, Masamira. Jetzt verwischte wieder alles. Ich bin ja auch nicht in Indien, ich bin ja in der Schweiz. In Schweiz darf man dumm sein. Ich bin ja nicht in Indien, ich bin ja in der Schweiz. Da muss man nicht alles wissen. In der Schweiz muss man nicht alles wissen, das haben die Banken auch gesagt. Das scheint so eine Schweizer Ding zu sein. Was? Das hast du noch nicht gehört. Aber es wird doch bei der Mutter Mira so beschrieben, dass sie Knoten löst. Ja, die guckt aber, die macht Darshan. Die umarmt dich ja nicht so, glaube ich. Nee, aber irgendwie. Ja, dritte Auge, drauf sie ja, drauf. Ne. Und das Stück Knochen gelöst werden. Da werden die Toten, die du in dir trägst, erst richtig begraben. Ja, du schleppst die ganzen Toten deiner Vergangenheit mit dich rum und dann machst du ein Endbegräbnis. Das sagen sie dann. Es gibt viele solche Sachen, energetisch dann wird der Friedhof richtig auf, also die Gräber werden dann zugemacht, dass die Toten nicht immer mit dir rumtanzen, deine ganzen Vergangenheitsleichen, die mit dir rumschleppst. Und wenn sie da eine Initiierung des Lebens machen, das Leben, was dann in dir initiiert wird, vertreibt die Toten. Das wäre dann die Gegenwärtigkeit dessen, was du bist, die dann eben die ganzen Leichen von relativen Vergangenheitssachen verbrennt. Also die möchten das Herz initiieren. Also Ramana sogar hat davon gesprochen, lifting your inner core. Also deinen Kern zu initiieren und dann, wenn das Herz brennt, dann brennt es automatisch alles, was kein Leben ist, weg. Nämlich alle Toten, Leichen, Erfahrungen und irgendetwas von sich aus. Das machen Gurus in Indien, dann gibt es Berichte von mit Augengucken, mit Gesten, mit das ganze Shaktipas, wenn es sein soll. Also wenn, aber solange da noch Selbstmitleid und die Tränen in einem fließen, ist es noch viel zu feucht, da wird nichts entzündet werden. Kannst du noch so viele kleine Funken reinschmeißen, da kommt nichts in Gang. Und wenn es sein soll, dann ist eigentlich nur ein kurzer Blick und schon brennt die ganze Bude. Weil alles schon dafür bereit ist. Aber keiner kann es bereit machen. Es ist wie Heu oder Dings, wenn das noch zu nass ist, Gras, dann brennt es nicht. Und wenn es richtig pudertrocken ist, dann brauchst du nur einen kleinen Funken, dann brennt die ganze Heuschubba. Darum heißen ja die eine Frau von Shiva heißt Shubba. Ich hatte auch eine Freundin aus Kolumbien für ein paar Jahre, die hieß auch Shubha, darum weiß ich das. Aber da war der Shubha noch nicht so trocken. Man kann aus allem was machen. Nein, aber das ist die ganze sogenannte Theorie oder die ganze Sache über diese karmische. Es gibt den direkten Weg über den Satguru, der dich initiiert durch das Licht an sich, also durch das Feuer, der dir wo das Feuer sich entzündet in dir, aber nicht durch eine Übermittlung, sondern in einer Kenntnisfunken. Und der verbrennt dann, wenn es so ist, das ganze Haus von Konzepten wird. Das ist eigentlich die Erleuchtungsidee. Da in diesem Licht, in der Allgegenwärtigkeit des Lichts, wo du Licht bist, gibt es keine Dunkelheit mehr. Dann ist das, was du bist, halt auch die Dunkelheit und auch das Licht. Dann ist die Dunkelheit nicht dunkel und das Licht kein Licht, sondern du bist es. Also man kann, alles ist möglich. Also keiner kann es bestimmen, wann, und keiner muss es wissen. Und keiner kann es voraussetzen. Also keiner kann es vorausziehen. Wenn es sein wird, wird es sein irgendwann, wenn überhaupt. Aber wenn du darauf wartest, könnte es lange dauern, ewig, Jahrhunderte, Tausende von Leben, irgendetwas, keine Ahnung. Wie bei Osho, der nach Hunderten von Daseins auf einmal, wenn du das liest, genau da im Versagen, dann auf einmal beruhigt sich was und richtet sich auf sich selbst und initiiert sich selbst. Und auf einmal kommen diese ganzen Erfahrungen, energetisch. Dann ist auf Leben auf einmal nicht mehr etwas, was, sondern ja, diese Vereinigung mit Gott, alles, was er da beschreibt, das entsteht dann so als, naja. Aber es ist halt, wie gesagt, es passiert einem relativ. Weil das Sein an sich braucht das nicht. Also da muss man jetzt wirklich, da gibt es keine Brücke. Das hat auch kein Osho geschafft. Erleuchtet ist relativ. Die ganzen Erfahrungen, die ganzen Welten, ob das, also das als absolutes Selbst hat keinen Vorteil oder Nachteil darin, ob es da vorne ein unerleuchtetes oder erleuchtetes Selbst gibt. Shiva wird nicht mehr Shiva, ob der Jiva da vorne seinen inneren Shiva wach macht oder nicht. Das ist gar nicht notwendig. Es ist Teil der Verwirklichung, aber nicht, weil es irgendeiner notwendig hat. Es kann sein, es ist halt immer Teil der Bewusstseinsgeschichte, wo es in der identifizierten Bewusstsein ein kosmisches wird. Aber das Sein an sich braucht das nicht. Es ist möglich in der Verwirklichungsgeschichte des Bewusstseins. Und da sind das alles schöne Geschichten. Da kann man alles drüber. Und wenn, dann kann ich nur wiederholen, was Ramana, das Selbst ist immer realisiert und das, was eben eine neue Realisation, wird auch wieder alt sein. Und das, was Feuer fangen kann und dann ins Feuer aufgeht, das hat es nie gegeben. Da ist auch nichts passiert. Es ist nie etwas passiert. Aber interessant ist, dass unterschiedliche Kulturen dieselbe Theorie haben. Zum Beispiel die Mayas, die sind ja eigentlich genau gleich wie die indische. Einfach andere Besetzungen. Die haben andere Toiletten? Nee, andere Figuren. Andere Besetzungen? Andere Figuren. Andere Rollen? Ja. Maya heißt ja auch übersetzt, ich bin. Maya. Das ist toltekisch und heißt ich bin. Ja, ich bin Kultur. Und die Tolteken, die saßen halt viel an der Theke und haben sich besoffen. Ich ins Bin reingetrunken. Das machen wir jetzt mit einer wunderbaren Kultur. Auch das ist überall weltweit ziemlich ähnlich. Barhocker, die Hocker-Tradition. Dann hinter findet man sie in Hockergräben. Hocken sie da. Ich meine nur, selbst wenn wir jetzt geschichtlich weitergehen. So Vergleiche ziehen zwischen Indern und Mayas. Nee, es ist einfach faszinierend. Es ist nicht faszinierend. Die Sonne geht überall im Osten auf und geht im Westen runter. Und die Gesetze sind überall das Gleiche. Was ist denn da so wunderbar? Das ist das Natürlichste überhaupt. Weil die Natur ist überall die gleiche oder dieselbe. Und das auch dann es kann ja nur dann zu dem Gleichen führen. Es ist gar nicht so verwunderlich. Es wäre verwunderlich, wenn es nicht so wäre. Dann wäre es komisch. Ne? Jeder guckt. Jeder verbrennt sich am Feuer. Ne, Christa? Bist du jetzt? Wo? Keine Ahnung. Ja, okay. Hast du noch was zum Anziehen? Ich gehe halt auf den Markt und kaufe mir was Neues. Ich dachte, deine Kreditkarte ist auch weg. Geld, alles weg. Das muss ja Mann suchen. Mega. Die haben auch kein Geld. Aber im Stand. Kannst du ja nicht so kaufen. Und Hosenträger. Ja, siehst du, da Christa ist echt eine, die weiß, was in allen Hosen ist. Bei den Negern ist wenigstens, wir haben wenigstens Stand. Sind die auch standhaft, Christa? Weißt du, hast du da eine Ahnung? Mhm. Ja? Wo warst du denn dafür? München. Jamaika? Nee. In München? Ja. Gibt es auch einen Jamaika-Club? Gab es früher eine Disco, da waren nur Neger-Live-Musik und... Neger-Live-Musik? Mhm. Und die hast du dann in deine Halle eingeladen? Christa ist echt eine... Nee, Osho hat sie sofort erkannt, das muss ich Osho gestehen, hat sie sofort Sklavin der Liebe genannt. Der wusste, was in Christa... Was versteckt? Oder was stecken könnte, meinst du? Genau, das Potenzial. Das reine Potenzial von... Tja, jetzt haben wir alle Fantasie, ne? Na gut. Na, we talk in English. It's shifting away. In English. Was ist away? It's shifting. Shift. Shift. Shift. Shifting in English. Es wacht was auf. Ja, Gisela, haben wir doch noch was geredet? Wer hätte das gedacht? Was? Ist doch alles möglich. Ja. Nichts ist unmöglich. Toyota. Das Auto habe ich schon. Ja, fährst du schon, ne? Brauchst du noch die Rückholaktionen abwarten? Der ist so alt, der wird immer zu groß. Der wird irgendwann ganz zurückgeholt. Ja, komplett. Du wirst immer öfter überholt. Das ist so ein Zeichen, dass er irgendwann mal, wenn man ihn zu oft überholen muss. Gut. Haben wir klar? Nee. Ja, Michael, das war die ganze Woche so. Gut, dass ich nicht da war. Ach, meinst du, so Englisch wird besser? Meinst du, das englische Feuer brennt besser? Da haben manche ihre Zweifel. Ein prüdes Feuer. Protestanten sind immer prüder. Hm? Weißt du, was prüde ist oder nicht? Ehrlich. Hm? Du weißt, was Brühe ist, aber nicht prüde. Das Gegenteil von Rüde. Ein Rüde mit einem P davor. Da ist der Hund nur noch zum Pinkeln. Wie sage ich es meinem Sohn oder Kind oder irgendwas, was prüde ist? Soll ich mit den Bienen anfangen, die nicht nach dem Honig letzen? Das wäre doch mal eine schöne Sache, wenn der Mann nur einmal darf. Also einmal und dann seinen Stachel verliert und dann ist er weg. Dann würde man aber sehr wählerisch werden. Ich glaube, da würden nicht so viele Kinder. Nee, könnt ihr auch gar nicht. Dann hätten wir das Problem gelöst. Das ist doch mal eine Lösung für die Menschheit. Hast du verstanden, was ich gesagt habe? Ja, okay. Ich habe nur. Hast gerechnet gerade. Konto aufgemacht. Gleich ein Konto aufgemacht, wie lange die Menschheit noch lebt. Nein. Rechenschieber. Nein, sie hat überlegt, wie viele Typen sie da schon gewissen hätte. Wie viele sind denn bei mir schon gestorben? Da brauchen wir ein bisschen länger für dann. Den Rechenschieber. Das ist ein guter Wort, ein Rechenschieber. Was wolltest du jetzt wissen? Weil wie lange? Nein, ich habe mir nur gerade gedacht, da gibt es ganz viele 70-Jährige, die so suchen und rumgehen. 70-Jährige? So schnell entschließen. Meinst du, sie können sich so lange an sich halten? Ich glaube, es gäbe keine 30-Jährigen mehr. Ja. 20-Jährige. Geschweige denn 70. Also wenn es 70 Jahre ungebraucht irgendwo, da kommt eh nichts mehr zustande. Habe ich gehört. Das ist so die Idee von Ramana, wenn der mit 14 schon seine erste Freundin gehabt hätte und Sex gehabt hätte und mit 15 seine Todeserfahrung, möglicherweise wäre er ein Sexguru geworden. Keiner weiß es. Jetzt sagen sie alle, man darf, wenn man dann realisiert wie Ramana, darf man keine sechste Intention mehr haben, weil der Körper dann soll alles verbrannt. Aber wer weiß schon, wenn er vorher, wie hier der vom Guru Mai, der Guru, der, wie ist der? G. Wenn einer so in der Tür wartet, da kommt man auf nichts. Der schlimmste Sexguru von Nordindien, von Bombay, wie ist denn der? Muktananda, genau. Muktananda, der hat alle seine weiblichen irgendwas. Ja, das war Diksha, im wahrsten Sinne des Wortes. Der hat eine direkte Initiierung versucht. Ja, und bei Ramana, der hat einfach nur bei seinem besten Freund das dritte Auge gehabt. Er wollte ihm die Todeserfahrung geben. Und da ist sein bester Freund fast gestorben. Und dann hat er aufgehört damit. Da hat er so viel Angst gehabt, dass das, wenn es nicht reif ist, das andere Ding, dass man seine Finger von lassen soll. Warum? Er hat es auch versucht, weil er dachte, das ist jetzt das. Das sollte jeder. Hat er seinen besten Freund aufs dritte Auge und hat ihm versucht, die Energie da rein und die gleiche Erfahrung. Und der ist fast abgekratzt vor lauter Angst. Da hat er dann aufgehört. Das weiß auch kaum einer. Es steht auch in irgendwelchen anderen Büchern. Ja, keiner weiß, was passiert. Und es gibt auch keine Standards dafür. Und jetzt da einen zu machen, das so und dann müsste das, wenn der Shoba verbrannt ist, dann darf nichts mehr brennen. Oder so ein Scheiß. Als wenn es damit was zu tun hat, als wenn es mit dem Körper mit irgendetwas zu tun hätte, mit irgendetwas, was sich verändern muss. Als wenn das Feuer nicht jetzt schon brennt. In jeder Zelle brennt es. Das ist schon reine Energie. Mehr Energie kann es gar nicht sein. Mehr brennt geht gar nicht. Als wie das schon alles brennt hier. Wenn es nicht brennen würde, würde es gar nicht existieren. Den ganzen energetischen, was immer da rein ist, brennt. Brennt, brennt, brennt. Burning Hell. Der Körper ist eine brennende Hölle. Und der Teufel denkt, er könnte sie irgendwie dirigieren. Ich dirigiere mal meine Flammen, meine kleinen Tendenzen. Dabei sind alle Tendenzen reines Feuer, reine Energie. Alles Ding. Was ist überhaupt irgendwas nicht das? Reine oder unreine? Es gibt auch das Reine ist das und das Unreine genauso. Es gibt rein und unrein, aber das Reine ist nicht reiner als das Unreine in seiner Natur. Kannst du es bezeichnen, aber deshalb wird es nicht unrein, wenn du es unrein nennst. Es gibt nur die Reinheit von Sein, die absolute Reinheit. Weil es kein zweites Sein gibt, was das erste beflecken könnte. Was wird von was befleckt? Was macht was unrein? Wenn es da kein zweites gibt, wo ist die Unreinheit? Ja, Fragen. Ja, das ist das Gleiche. Das hat Ramana Leuten gesagt, die nicht schlafen konnten. Ess doch mal sattwisch, dann kannst du besser schlafen. Ess nicht so viel Garlic oder das und das und nur das. Dann kannst du vielleicht auch besser ruhen, dann sind deine Gedanken beruhigt. Da gibt es alles Techniken für, das Feuer ein bisschen niedriger zu bringen. Also da muss ja was gewesen sein, Energie, die mehr, damit man so, wenn man dann nicht schlafen kann, muss man so runterbringen. Und Sattwisch ist dann, wenn du dich im Relativen zur Stille, dann ist weniger Feuer wahrscheinlich stiller. Aber dem Feuer macht es ja nicht, ob es mehr oder weniger Feuer ist. Nur von einem, der Feuer hat, möchte er weniger Feuer haben, damit er dann besser schlafen kann. Aber dem Feuer ist doch egal, wie es brennt. Ob es überhaupt brennt. Kennt Feuer Feuer? Das ist die Frage. Kennt die Sonne die Sonne? Oder muss die Sonne kennen, damit sie Sonne ist? Was immer erfahren kannst, ist der Sonnenschein. Aber es ist halt Schein. Es ist Sonnenschein, aber nicht das, was die Sonne ist. Dann kannst du sagen, die Sonnenschein, da wo Sonnenschein ist, auch die Dunkelheit, wo die Sonne nicht scheint. Dann kommst du wieder in diese ganze Tragödie. Sonne. Sohnen. So, das war der deutsche Abschluss. Möge die Sonne euch nie scheinen. Ja, das ist ein froher Wunsch. Möget ihr die Sonne sein, die nie scheinen muss, also für die Sonne nie scheinen muss, um Sonne zu sein. Das ist doch schön, das ist doch gut dann. Und das, für das die Sonne scheinen muss, ist eh selbst Schein. Nur ein Schein braucht Schein. Also lasst den Schein Schein sein, habt einen Yachtschein für immer. Okay, dann bis dem... Naja, ich habe keine Ahnung. Ja, war nicht mit dir auf Deutsch.